N-Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Folge 4. Ann Walker. Mariana ahnte, dass ihr diese Frau in Paris gefährlich werden konnte und kam für 10 Tage zu Besuch. Begegnete ihr so freundlich, wie ich konnte, war aber verhalten. Ihre Cousine war die zweite Nacht da. Was Anne hemmte, war weniger Marianas Menstruation oder der Gedanke an Maria, als die Sorge um ihre eigene Gesundheit. Anne erzählte ihr auch von Maria Barlow. Ich gab zu, alles getan zu haben, um ihre Zuneigung zu wecken und das schöne Wild zu erlegen. Gab zu, mit ihr geschlafen zu haben, aber mein Gesundheitszustand habe intimeren Verkehr verhindert. Die folgende Nacht stilisierten sie zu einer neuerlichen Hochzeitsnacht. Drang nur mit meinem rechten Mittelfinger in sie ein und zog ihn blutig zurück. Ich bin nicht ganz sicher, aber mir scheint, dass Charles dein Jungfernhäutchen nie durchstoßen hat. Dann bin ich ja noch die Jungfrau Maria. Sehr sonderbar. Ich will noch einmal nachfühlen. Sie sagte, Charles sei nie tiefer in sie eingedrungen als vielleicht 1 Inch, wenn überhaupt. Und nach dem, was sie mir erzählte, glaube ich nicht, dass er die Sache je hat erledigen können. Anne war von dem Glauben, Mariana entjungfert zu haben, wie berauscht und vergaß, dass Marianas Periode 3 Tage zuvor eingesetzt hatte. Doch wollten sie nun, nach mindestens 11 Ehejahren, die eigentliche Hochzeitsnacht begangen haben. In den folgenden Tagen schliefen sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit miteinander. Am späten Abend, in der Nacht, am frühen Morgen und tagsüber, wenn Tante Anne eine Spazierfahrt machte. Ich habe die Aufgabe besser erledigt, als ich dachte. The business. Und sie ist jetzt keine Jungfrau mehr, worüber wir beide sehr froh sind. Dass ich das für sie erledigen musste, freut uns sehr. Es zeigt, dass Charles keine Kraft hat und dass sie immer mir gehört hat. Mehr Kraft in den Lenden zu haben als er, war ein zu süßer Gedanke, als dass Anne ihn hinterfragt hätte. Zumal Mariana ihre Fantasie bestärkte. Es tröstet mich sehr, dass du mich als Jungfrau vorgefunden hast. Ich werde so sterben, wie ich gelebt habe. Als deine. Und nur die deine. Sie scheint mich wirklich zu lieben und wird mich glücklich machen. Ich liebe sie. Wir werden uns zukünftig besser verstehen und ich bin zufrieden. 3 oder 4 letzte Nacht, alle gleichzeitig, und noch einen guten, um 4 Uhr heute früh. Zum Abschied überreichten sich die Liebenden intime Geschenke. Anne hatte in den Liebesnächten zuvor zugegeben, Schamhaare, die ich selber nie verschenke, von anderen erbeten und bekommen zu haben. Ich besäße einige in meiner Kuriositätensammlung. Ich merkte, dass sie verletzt war. In jedem Fall wollte Mariana auch in dieser Kuriositätensammlung vertreten sein. Mariana schnitt sich Schamhaare ab, ich mir auch. Und wir steckten sie in die kleinen Medaillons, die wir heute Morgen für 12 Schilling das Stück bei Brights gekauft haben, um sie in gegenseitigem Angedenken unter unseren Kleidern zu tragen. Wir küssten jede Locke, bevor sie in ihr Medaillon kam. Weihnachten 1825 verbrachte Anne in Lincoln Hall mit Isabella sowie Marianas Schwester Harriet Mill. Ich begegne ihr ohne jede Achtung. Sie mag das. Schäkere mit ihr, ziemlich verworfen. Und halte sie zum Narren. Und mich selbst vielleicht auch. Du könntest mehr Erfolg bei mir haben als Mariana. Du könntest vielleicht mit mir fertig werden. Ladies sind die eigentlichen Herrscher. Wie gefährlich du bist. Mariana ist nicht lüstern. Du bist lüsterner. Vielleicht würdest du besser zu mir passen. Beim Dinner begann sie mit mir zu füßeln, was mich nach und nach erregte. Sie bemerkte das und machte mit offensichtlichem Gefallen über die Folgen ihres Tuns weiter, die niemandem außer ihr auffielen. Obwohl Mrs. Norcliffe mit mir sprach, musste ich schließlich aufstehen und das Zimmer verlassen. Da Anne bei Isabella schlief, kam sie jedoch auch dieses Mal nicht weiter. Als Anne ihre Sachen packte, trat Mrs. Millen für einen Augenblick herein. Ich küsste sie. Vergiss mich nicht. Sag, ich liebe dich, Harriet. Ich liebe dich nicht. Ich begehre dich. Liebst du mich denn? Ja, ich liebe dich. Dann sieh mich nicht schief an, wenn wir uns das nächste Mal begegnen. Wie kannst du so etwas sagen? Du hast mich doch. Sie küsste mich mit offenen Lippen. Du hast mich doch. Ich hätte mir jede Freiheit nehmen können. Du hast mich doch. Ja, dachte ich. Sie begleitete uns zur Tür und sah uns in der Kälte nach. Für einen Rückzieher sind wir beide zu weit gegangen, dachte und denke ich. Die arme Mariana. Ich kann mir ja selber nicht trauen. Wie stark wird mich mein Gewissen wohl beißen? Oder werde ich das überhaupt noch merken? Bei so wenig Tugend, die mir geblieben ist? Ich kann und werde Mrs. Mill nicht achten. Ich habe ihr befohlen, jetzt nicht noch mit irgendjemand anderem zu schäkern. Ich könnte das nicht ertragen. Ich wäre höllisch eifersüchtig. Sie hat kein Benimm. Sie würde mit jedem etwas anfangen. Wie kann ich einer solchen Frau trauen? Noch in Gedanken bei Harriet plauderte Anne am selben Abend mit Mr. Duffins Nichte. Schmachtete sie heimlich an. Sie sagte, Sie sind aber sonderbar. Sie war interessiert und wusste kaum warum. Dachte ich, jetzt turtele ich schon wieder. Reichen mir denn nicht meine Torheiten mit Mrs. Millen? Wie kann ich mir nur selber trauen? 2 Tage später setzte sie ihren Flirt mit Marianas anderer Schwester Lou Balcom fort. Lou hatte sich Anne mehrfach angeboten. Zuletzt hatte sie ihr brieflich den Vorschlag gemacht, mit ihr zusammenzuleben. Ich redete nur blödes und sonderbares Zeug. Und wenn Lou ein wenig Grips hat, muss sie mich verstehen. Zuletzt sagte ich, nichts sei unmöglich. Vielleicht werde ich mich ja in dich verlieben. Nichts läge mir näher. Warum auch nicht? Was? Irgendwie kann ich einer guten Gelegenheit nie widerstehen. Eine Frau, tête-à-tête, wird mir gefährlich wie ein wildes Tier. Was würde Mariana zu meinen Dummheiten mit Mrs. Millen und Lou und Miss Duffin sagen? Gut, dass sie nichts weiß. Zum Jahreswechsel erhielt Anne in Halifax Post von diversen Frauen. Mitten im Tumult von Annes Weibergeschichten starb James Lister. Noch am Tag seines Todes versammelten sich James Angehörige in Shipton Hall und lauschten Anne, die sein Testament laut vorlas. Wie zu Lebzeiten ausgehandelt, vermachte James seiner Nichte seinen ganzen Besitz. Herr, ich habe gesündigt. Ich empfinde nicht die Trauer, die ich empfinden sollte. Merkte erschrocken, dass ich in so einem Augenblick an zeitlichen Gewinn denken konnte, dass mir das Erbe jetzt sicher war. Sind andere, sagte ich zu mir selbst, auch so böse? Ich kniete nieder und betete. Besser als er konnte kein Onkel sein. Ach, dass ich mein Herz doch aufrichtiger anfühlen würde. Am 3. Februar 1826 wurde James Lister in der Familiengruft in der Halifax Parish Church bestattet. Anne wurde die 15. Lister von Shipton Hall. 2 Wochen später traf Mariana in Shipton Hall ein. Es war der Moment gekommen, auf den sie beide seit 10 Jahren warteten. Ein halbes Wort von mir hätte genügt und Mariana hätte Charles verlassen. Aber ich bedrängte sie, wieder zu ihm zurückzukehren, zumindest eine Zeit lang. Der Tod meines Onkels liege so kurz zurück. Es sähe aus, als ob sie diese Gelegenheit ergreifen würde, um sich von ihrem Mann zu trennen und zu mir zu kommen. Charles mochte nicht mehr lange leben und alles würde sich geben. Viele Jahre lang hatte Anne Mariana vorgeworfen, nicht zu ihr zu stehen. Nun war sie es, die auswich. Wenig Schlaf letzte Nacht, redeten fast die ganze Zeit bis 4 Uhr früh, nahm Mariana 4-mal. Das letzte Mal, kurz bevor wir aufstanden. Sie hatte 8 Küsse und ich zählte 10. Sie besuchten auch Lorton Hall, Marianas Zuhause, wo Anne seit 10 Jahren nicht gewesen war. Hier fragte Anne die Dienstboten aus. Charles benimmt sich außerhalb des Hauses so schlecht wie eh und je, ruft Frauen hinterher und redet sehr derb mit ihnen. Soll neulich im Wäldchen mit einem verdorbenen Weibstück gesehen worden sein. Lässt sich auf jede Hure ein. Der Ire, der vor kurzem das Milchmädchen notgezüchtigt hat, meinte, alle Diener hier seien verdorben und er sei nicht schlimmer als sein Herr. Wie um das Gerede zu bestätigen, nahm Charles Anne heimlich beiseite, führte sie zum Pförtnerhaus und zeigte ihr einen kleinen Jungen, den er mit der Frau des Pförtners habe. Anne fand, der Junge sah dumm genug aus, um sein Sohn zu sein. Mehrere Versuche in den folgenden Jahren, eine Gefährtin aus der High Society für sich zu gewinnen, scheiterten. 1832 ging sie in Gedanken andere mögliche Kandidatinnen aus ihrem Bekanntenkreis durch. Die Mackenzies, Lady Elizabeth Thackeray und Miss Hall. Ich sollte es zuerst bei Miss Mack versuchen. Dachte an Miss Freeman, Miss Walker von Lydgate hier aus der Gegend, Louisa Belcombe und Miss Price in York. Außerdem Miss Salmon. Ich werde schon noch eine finden. An die erste Stelle ihrer Liste rückte die 29 Jahre alte und also 12 Jahre jüngere Anne Walker aus dem benachbarten Dorf Lightcliffe. Die Walkers waren für Anne Lister neureiche Manufakturbesitzer dampfmaschinengetriebener Webereien, mit denen zu verkehren sie sich eigentlich zu fein war. Anne Walkers Großvater hatte ein Imperium als Tuchmacher, Händler und Grundbesitzer aufgebaut. In Lightcliffe besaß die Familie gleich 3 Landsitze. Just in diesem Sommer 1832, als Anne Walker auf Anne Listers Liste rückte, war deren heimlicher Verlobter Mr. Fraser völlig unerwartet verstorben. Und so wirkte die junge Frau wie etwas aus der Bahn geworfen, und Gerüchte von Wahnsinn und geistiger Verwirrung waren über sie im Umlauf. Ihre Seele ist von der Religion ganz verdreht. Sie glaubt, sie könne nicht leben, sei zu verworfen und so weiter. Reich, schutzlos, etwas verwirrt und allein. Nie hatte Anne Lister Anne Walker attraktiver gefunden. Am 10. August 1832 stattete sie ihr einen nachbarschaftlichen Besuch ab. Sie ahnt nicht, was ich vorhabe. Sie zu umgarnen. Sie hat Geld. Das mag Rang und Namen ersetzen. Das Objekt meiner Wahl hat vielleicht 3000 Pfund oder so pro Jahr. Und kann wahrscheinlich über 2/3 davon frei verfügen. Keine schlechte zweite Wahl. Selbst wenn ich sie weniger gut leiden könnte. 2 Tage später lud ich ein Kreuz auf mich und dachte dabei an Miss Walker. Zum ersten Mal. Um sie zu verführen, brauchte Anne einen ungestörten Raum. Sie ließ daher im unteren Teil ihres Landschaftsgartens eine kleine Hütte mit Blick über das Lilienufer des Redback anlegen. Anspielungsreich pflanzte Anne etliche Sykomoren um die Hütte. Ausladende Laubbäume, die seit Shakespeares Tagen im angelsächsischen Raum als Sick of Amour Trees gelten, als Liebeskrankheitsbäume. Anne Walker konnte kommen. In the trees. Ich sagte, ich habe die Hütte nur für sie gebaut. Sie saß und saß in der Mooshütte und wollte sich kaum fortbewegen. Sie nahm alles, was ich sagte, wie das Evangelium auf. In der Dämmerung begleitete ich sie zurück nach Lydgate. Beim Abschied sagte sie, sie könne sich nicht erinnern, je einen so schönen Tag verbracht zu haben. Das glaube ich gern. Sie ist mehr bei der Sache, als sie denkt. Wir werden genügend Geld haben. Sie wird zu mir aufsehen und sich mir bald verbunden fühlen. Und ich werde, nach all meinen Turbulenzen, endlich standhaft und, so Gott will, glücklich werden. In der Hütte und auf dem Rückweg empfand ich fast so etwas wie Verliebtheit. Ich werde mir einreden, in sie verliebt zu sein. Schon jetzt kann ich sie gut genug leiden, um mich mit ihr wohlzufühlen. Zuweilen kommt sie mir sogar hübsch vor. Anne Walker dagegen musste sich nichts einreden. Berückt von Anne, kam sie andern Tags auf dem Liebespfad überraschend nach Shipton Hall. Unsere Liaison hat begonnen. Ich werde die Arme so glücklich machen, wie ich kann. Sie soll keinen Grund zur Reue haben. Anne Walker scheint ihre Nachbarin schon viele Jahre beobachtet zu haben. Wir waren so zärtlich, ließen die Lampe ausgehen, küssten uns ohne Unterlass, mümmelnd feucht. Ich ging ihr an den Busen. Und weil sich kein Widerstand regte und die Lampe aus war, ließ ich meine Hand tiefer wandern und berührte sanft ihr Fötzchen. Immer noch kein Widerstand. Du hast mich doch gewiss ein wenig lieb. Ja. Du würdest mir das Herz brechen, wenn du mich verlässt. Du musst mich gleich für sehr kalt halten. Wie zum Teufel das? Und es kam heraus. Ich habe den besten aller Männer geliebt, der erst vor 3 Monaten gestorben ist, und meine Gefühle können nicht so schnell weiterwandern. Dann fing sie an zu weinen. Mir schien eine Szene angeraten und ich täuschte einen dämlichen Heulkrampf vor, scheinbar tief bekümmert und hoffnungslos, und erklärte meine Hoffnung für irrsinnig. Hab ich sehr schön gemacht. Ich versprach ihr trotzdem, sie morgen wiederzusehen, und wir verabschiedeten uns mit allem gebührenden Pathos. Sie glaubt mich über beide Ohren in sie verliebt. Da liegt sie aber falsch. Ihre mümmelnden Küsse haben mich davon geheilt. Wer hat dir eigentlich das Küssen beigebracht, wenn du nie mit jemandem zusammen warst? Ich lachte und sagte, das sei aber schön ausgedrückt. Dann antwortete ich, die Natur habe es mich gelehrt. Ich hätte auch antworten können. Und wer dir? Anne Walker wollte bis zum Jahresende entscheiden, ob sie mit Anne leben wollte. Sie versprach mir eine Locke von ihrem Schamhaar. Du darfst sie dir morgen früh, wenn du magst, selber abschneiden. Ich nahm eine Schere, schob ihr Nachthemd hoch und wollte eine Locke abschneiden. Doch ich küsste nur ihr Fötzchen, reichte ihr die Schere und sagte, sie müsse sie mir selber abschneiden. Dann warf ich mich in den Sessel. Sie gab mir bald die goldene Locke und ließ sich neben mich in den Sessel fallen. Wir weinten und küssten uns. Was für ein prächtiges Schauspiel, sagte ich zu mir selber, als ich ging. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Meine Gesundheit ist angeschlagen und lebhaft bedauere ich manches Geschehene. Ich spüre, dass ich nicht in der Lage bin, selber gut für mich zu entscheiden. Auch ist mein Herz taub für jeden Heiratsantrag. Ich würde gerne einfach so weitermachen und Gott die Entscheidung überlassen. Ich habe mich dir ausgeliefert und dir eine Antwort versprochen. Ich habe also die beiden Wörter Ja und Nein auf zwei Zettel geschrieben und sie in die Börse gesteckt. Ich habe unbedingtes Vertrauen in dein Urteil. Und wenn du immer noch meinst, die Entscheidung sollte heute fallen, dann soll es der Zettel sein, den du zuerst ziehst. Dir wird es so vorkommen, als ob ich der Entscheidung ausweiche. Verzeih mir, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Du hast einmal gesagt, ich würde dich verlieren, wenn ich Nein sage. Das möchte ich auf keinen Fall. Wie es auch immer ausgeht, ich werde stets bleiben, deine treue und ergebene Ann Walker. Infolgedessen kam der Kontakt zwischen beiden 10 Monate lang zum Erliegen. Dann ergriff Ann Walker abermals die Initiative. Warum tue ich mir das an? Ich nahm mir vor, sie so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Doch Ann Walker wollte Ann Lister halten und zeigte sich dieses Mal ziemlich entschlossen, mich zu nehmen und mir auf Lebenszeit alles zu hinterlassen, was sie besitzt. Darauf sagte ich, dann würde ich dasselbe tun. Mit diesem Testamentsvorschlag ging Ann Walker einen großen Schritt auf Ann Lister zu. Die liebte und begehrte Ann Walker zwar weniger denn je, brauchte aber ihr Geld dringender als je zuvor. Während einer langen Fummelei, a long grubbling, sagte sie, so gut hätten wir es noch nie getan. Ich war so heiß und nass wie im Badezuber und ermattet, bevor es auch nur zur Hälfte vorbei war. Wir redeten noch und schliefen nicht vor 5 Uhr. Diesen 10. Februar 1834 betrachteten sie fortan als ihren Hochzeitstag. Sie erklärte sich damit einverstanden, zukünftig unter keiner anderen Autorität zu stehen als unter meiner und es niemand anderem recht zu machen als mir. Sie wird mir einen Ring geben und ich ihr auch zum Zeichen unseres Bundes, den wir am Montag geschlossen haben. Ann Lister bekam einen goldenen Trauring, Ann Walker einen Ring mit einem Onyx, dessen Schwarz an Ann Lister erinnerte. Ihre Flitterwochen wollten sie später in Paris verbringen. Sie wird alles zahlen und ich werde mich um alles kümmern. Tante Anne gab der Ankündigung, Ann Walker zöge bei ihnen ein, ihren Segen. Zu ihrer Überraschung erhob auch ihr Vater keine Einwände. Im Gegenteil, niemand wäre ihm lieber. Auch ihre Schwester reagierte offen und freundlich. Angefangen von Onkel James, der leise, aber bestimmend den Ton vorgegeben hatte, akzeptierte die ganze Familie Anns Liebe zu Frauen. Ann Walkers Verwandte hingegen waren über ihren Umzug entsetzt. Die ganze Stadt redet über Adnys Umzug. Fortan Anns Kosename für ihre Frau. 2 Tage später erschien in der Zeitung eine rätselhafte Heiratsanzeige. Am selben Tag in der Pfarrkirche von Halifax Captain Tom Lister von Shipton Hall mit Miss Ann Walker wohnhaft in Lydgate nahebei. Der Vorname, den sich der anonyme Auftraggeber für Captain Ann ausgedacht hatte, war trefflich gewählt. Tom ist bei Tieren das Männchen. Und Tomboy bezeichnete schon damals jungenhafte Mädchen. Dass der anonyme Autor Ann auch noch den Rang eines schneidigen Offiziers zuerkannte, sollte die Frauen als Paar bloßstellen. Sollte uns wahrscheinlich kränken. Falls ja, vergeblich. Auch im York Chronicle wurde die Anzeige geschaltet, worauf der Halifax Guardian sie am 17. Januar 1835 wiederholte. Mit den 3 Anzeigen waren Ann Lister und Ann Walker im ganzen West Riding von Yorkshire vorgeführt. Hatte die Kleinstadt Ann Listers Sonderlichkeiten bislang halbwegs irritiert, halbwegs amüsiert geduldet, ging Ann Walkers Einzug in Shipton Hall zu weit. Ein Frauenpaar, das sich nicht versteckte, sondern gemeinsam lebte und nebeneinander in der Kirchenbank saß, provozierte die Gesellschaft. Anne Lister erwies sich in der Folgezeit weder als loyale Vermögensverwalterin noch als gute Geschäftsfrau. Für die Walker Mine, für das Northgate Hotel, für Grundstückskäufe und für eine weitere, noch größere Kohlemine bat sie Anne Walker ständig um Geld. Für die waren all diese Investitionen undurchsichtig, zweifelhaft und unnötig. Sie befürchtet, eines Tages nicht mehr genug für sich selbst zu haben. Auch die Veränderungen, die Anne Lister für Shipton Hall plante, betrachtete sie mit Unbehagen. Wofür so viel Geld ausgeben? Das wechselseitige Misstrauen machte ihr Liebesleben kompliziert. Zu mehr als einem leidlichen Kuss kam es selten. Sie war davon erschöpft und sagte: Das bringt mich noch um. Doch nahm ich keine Notiz davon, sondern tat so, als ob ich schliefe. Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber sie wird mit mir nicht mehr so feucht wie früher. Immer öfter schrieb Anne in ihr Tagebuch: No kiss. Liebten sie sich doch einmal, dann eher auf Anne Walkers seltene Initiative hin. Ganz guter Kuss gestern Nacht. Sie fing damit an. Ich war still und nahm ihn mit. Doch am Morgen war sie kränklich und las die Psalmen, während ich mich wusch. Sie ist verquer und kleinmütig und ich fürchte um ihren Verstand. Dass sie selbst einer der Gründe für Anne Walkers angespannte Nerven gewesen sein könnte, kam Anne Lister wie schon bei Eliza Rain und Isabella Norcliffe nicht in den Sinn. Ich werde mich mit meinem Schicksal still abfinden. Ihr Wesen stimmt nicht mit meinem überein. Ich werde auf der ganzen Welt keine Frau finden, die zu mir passt. Ich sollte für alles Gute dankbar sein, das ich habe, und nicht nach mehr seufzen. Mehr Zeit als mit ihrer Frau verbrachte Anne mit ihrem Tagebuch. Annes Lebensprotokoll wurde in den 1830ern zu einer Obsession. Der Autorin entglitt jedes Urteil, was erwähnenswert war und was nicht. Ungefähr eine Stunde lang mit einem Briefmesser von meinen Zähnen den Zahnstein abgekratzt. Ich habe sie ganz gut von Belag befreit. Schon Marianne und auch Tante Anne hatten sich früher über Annes Beschäftigung mit sich selbst beklagt. Anne Walker griff zu drastischen Mitteln. Entwendete den Schlüssel zu meinem Arbeitszimmer. Schloss mein Tagebuch weg. Ich war außer mir vor Enttäuschung. Dazu kam eine Auseinandersetzung mit den Bewohnern eines Armenviertels namens Caddy Fields. Deren Trinkwasser kam seit jeher aus einem Bach, dessen Quelle auf einem Grundstück von Anne Walker lag. Als die Wasserversorgung plötzlich unterbrochen war und eine aufgebrachte Menge ihr Wasser einforderte, empfahl Robert Parker, Anne Listers Rechtsanwalt, in der Quelle ein Fass mit Teer zu versenken, um es für mindestens ein Jahr ungenießbar und so den Armen deutlich zu machen, wem das Wasser gehörte. Die Leute von Caddy Fields schäumten vor Wut. Sie verbrannten Puppen von Adney und mir. Die Brunnenvergiftung landete vor Gericht. Doch wurden nicht Robert Parker oder Anne Walker belangt, sondern die vier Arbeiter, die das Fass in deren Auftrag versenkt hatten. Der Fall schlug hohe Wellen und der Halifax Guardian erkannte in Anne Walker die Schuldige. Während dieser Auseinandersetzungen starb Jeremy Lister, Annes Vater. Als Herrin von Shipton Hall arrangierte Anne die Bestattung. In der Halifax Parish Church warf Anne einen Blick auf ihr eigenes Grab, in dem sie nur 4 Jahre später bestattet werden sollte. Als ich die Kirche verließ, sagte eine Frau: Ich sehe aber nicht viele Tränen. Nein, dachte ich. Ich habe keine einzige vergossen. Anne Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Folge 4 – Anne Walker. Mit Katja Bürkle als Angela Steidele, Bettina Hoppe als Anne Lister, Stephanie Eid als Anne Walker und Valerie Ceplanova als Marianna Balcom. In weiteren Rollen Rebecca Birch, Marie-Paulina Schendl, Philine Schmölzer, Pirmin Sedelmeier und Katharina Schakina. Musik Hans-Peter Kuhn. Gesang Anna Clementi. Dramaturgie Cordula Huth. Besetzung Arne Salasse und Leon Hase. Ton und Technik Ursula Potyra, Melanie Inden, Julia Kümmel und Bodo Pasternak. Regieassistenz Aaron Klebauer und Oliver Martin. Hörspielbearbeitung und Regie: Luise Vogt. Produktion: Hessischer Rundfunk 2022. Redaktion: Cordula Huth.